Die europäischen Datenschutzbeauftragten sind besorgt über Facebooks neue Funktion für die Gesichtserkennung. Die ist seit dieser Woche freigeschaltet und ordnet Personen auf hochgeladenen Fotos Namen zu. Was kritisieren denn die Datenschutzbeauftragten am neuen Facebook-Service für die Gesichtserkennung, Peter Welchering? Der luxemburgische Datenschützer Gérard Lommel, der sieht vor allen Dingen die Privatsphäre von Facebook-Nutzern verletzt, denn die Gesichtserkennung, die ist als automatische Voreinstellung freigeschaltet worden von den Facebook-Managern. Das heißt, wenn beispielsweise mein Gesicht auf einem hochgeladenen Foto auf Facebook auftaucht und ich ein Freund des hochladenden Benutzers bin, dann wird einfach mein Name vorgeschlagen bzw. dem Bild hinzugefügt und ich kann eigentlich gar nichts dagegen machen, denn ich habe ja in meinen Einstellungen stehen, dass so etwas passieren darf und ich muss erst diese Einstellungen ändern, damit ich das ausdrücklich unterbinde. Die Voreinstellung heißt, jeder darf das tun. Und britische Datenschützer, die haben sich beispielsweise vorgestern in London zu Wort gemeldet. Die sehen hier einen Dammbruch für die Gesichtserkennung, der vor einem Jahr bei Google noch verhindert werden konnte. Google hat ja mit Goggles einen ähnlichen Service angeboten, bei dem dann via Smartphone ein Foto geschossen werden kann und dann eine Datenbank zum Abgleich geschickt werden kann und dann schickt diese Datenbank zurück. Bei deinem Foto handelt es sich beispielsweise um das Wahrzeichen einer Stadt, ein Denkmal mit folgendem Namen oder eben auch um eine Person mit folgendem Namen. Und da sagen die britischen Datenschützer, wenn so etwas erst einmal sich in sozialen Netzwerken tatsächlich dann durchsetzt, dann haben wir wirklich Tür und Tor geöffnet, dass alle möglichen Plätze, alle möglichen öffentlichen Gebäude, privaten Gebäude auch tatsächlich mit solcher Gesichtserkennungssoftware ausgestattet werden und die Menschen gescannt werden, regelrecht abgescannt werden. Herr Welchering, wie funktioniert denn technisch gesehen die Software zur Gesichtserkennung bei Facebook? Ja, offiziell gibt Facebook dazu keinerlei Auskunft, aber Tests mit Bildern, die gemacht wurden von verschiedenen Datenschützern und auch von verschiedenen Technikern, die legen nahe, dass hier wohl ein Mustererkennungsverfahren angewendet wird. Und dieses Mustererkennungsverfahren arbeitet so, dass ein Foto, wenn es hochgeladen wird, zunächst mal insgesamt abgescannt wird. Dann wird ermittelt über eine bestimmte Aufteilung in Farbtöne und in unterschiedliche Sequenzen, wo überhaupt das Gesicht sitzt. Und dieses Gesicht wird dann wiederum in Bildblöcke aufgeteilt. Das können dann mit der herkömmlichen Software beispielsweise 4x4 Pixel oder 8x8 Pixel oder auch 12x12 Pixel sein. Und diese Bildblöcke, die werden dann nacheinander nochmals abgescannt und mit Bildern in einer Datenbank abgeglichen. Und wenn dann diese Scan-Vorgänge, die alle separat laufen, wieder zusammengesetzt werden am Ende, dann können sozusagen die Bilder in der Datenbank als das eigentliche Muster und das eingescannte Bild übereinander gelegt werden. Und dann kann die Software sagen, gut, es handelt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um diese Person. Sie haben ja eben darauf hingewiesen, dass auch Google eine ähnliche Gesichtserkennung hat. Das Bundeskriminalamt hat ja schon im Jahr 2007 eine Gesichtserkennung auf dem Mainzer Hauptbahnhof getestet. Arbeiten diese Gesichtserkennungsprogramme alle mit der gleichen Methode? Nein, im Augenblick gibt es zwei Methoden, wobei die Bildblockmethode noch weiter verbreitet ist als die zweite Methode, die sogenannte Vektormethode. Die setzt sich aber daneben durch und vor allen Dingen, weil sie einen Vorteil hat, bei ihr können auch Personen im Profil besser erkannt werden als bei der Mustererkennung. Bei der Mustererkennung kommt es sehr stark darauf an, dass das entsprechende Gesichtsbild wirklich frontal aufgenommen wurde. Und die Vektormethode, die kann dann insgesamt so ein Gesicht eben auch aus dem Profil erkennen und das kann sie besser, weil sie ein Gitternetz über das gesamte Gesicht legt. Dieses Gitternetz, das besteht dann so aus 40 bis 190 Punkten, je nach Güteeinstellung und Qualität, die man vorher einstellen kann oder auch nach Programm und Programmverarbeitung. Da ist natürlich ein enormer Rechenaufwand nötig. Und von jedem dieser Messpunkte werden zu den nächsten Messpunkten Vektoren gezogen und diese Vektoren werden abgespeichert. Und das kann man besonders gut mit sogenannten biometrischen Bildern machen, bei denen dann tatsächlich auch alle Gesichtspartien ähnlich aufgenommen sind. Denn da ist dann die Vergleichbarkeit der Vektoren besonders groß. Und diese Vektormethode, die funktioniert insgesamt sehr viel besser als die Mustererkennung, weil mit ihr auch zurückgerechnet werden kann, wenn beispielsweise Teile des Gesichts verdeckt sind. Wo wird denn solche Gesichtserkennung noch überall eingesetzt? Ja, die gibt es beispielsweise auch bei der Überwachung öffentlicher Plätze. Daraufhin haben in dieser Woche insbesondere die britischen Datenschützer hingewiesen. Bahnhöfe werden auf diese Weise überwacht, in der gesamten EU inzwischen auch Flughäfen. Und vor allen Dingen in zahlreichen Unternehmen werden solche Gesichtserkennungsprogramme und Algorithmen eingesetzt. Dabei soll vom Werkschutz oder von den Sicherheitsabteilungen damit sichergestellt werden, dass Mitarbeiter in sensiblen Bereichen auch wirklich autorisiert sind und sich niemand dort aufhält, der eben nicht autorisiert ist. Denn dessen Gesicht würde ja nicht erkannt und zugeordnet werden können und dann würde Alarm geschlagen. Aber häufig wird so etwas eben dann auch noch mit einer Verhaltensprognose gekoppelt Und das macht man dann, indem man Videoaufnahmen auch der Gesichter der Menschen eben anfertigt auf öffentlichen Plätzen, vor allen Dingen auf Bahnhöfen. Und Firmen wie Autonomy oder VisaPix, die haben Software entwickelt, mit der dann auch bestimmtes gefährliches Verhalten, beispielsweise das Zünden einer Bombe oder auffälliges Verhalten, wenn jemand einen Anschlag vorbereitet, erkannt werden soll. Aber insgesamt sind da die Arbeiten noch recht am Anfang. Auch die Prognosen, die bisher mit dieser Software gestellt wurden, sind noch keineswegs befriedigend. Wie hoch ist denn die Trefferquote bei solchen Bilderkennungsverfahren? Also das Mainzer Pilotprojekt, das hat das Bundeskriminalamt ja im Jahr 2007 eingestellt, weil die Trefferquote so unterirdisch schlecht war, auch wenn man sich so offiziell immer ein bisschen um diesen Misserfolg herumgedrückt hat. Nun, die Hersteller sagen natürlich euphorisch, wir erkennen 95%. Insider sind da ein wenig zurückhaltender, die sagen, wahrscheinlich liegt so über den Daumen gepeilt die Trefferquote bei 60%, aber das hängt eben von sehr vielen Faktoren ab, beispielsweise auch davon, welche Rechenpower denn eingesetzt wird. Es hängt davon ab, mit welcher Auflösung aufgenommen wird, also auch von der Kamera. Es hängt von den Lichtverhältnissen ab, ist es gut ausgeleuchtet, wurde bei Gegenlicht aufgenommen. Es hängt davon ab, wurde das Gesicht wirklich frontal aufgenommen oder schon im Halbprofil oder vollkommen im Profil oder wendet der betreffende Mensch gerade das Gesicht ein wenig ab. Und auch verdeckte Gesichtspartien sind vor allen Dingen mit der Mustererkennung so gut wie gar nicht zu rekonstruieren und wiederherzustellen, also zu erkennen. Deshalb bleibt die Trefferquote da insbesondere in den letzten Jahren doch noch ziemlich bescheiden. Peter Welchering war das über Gesichtserkennung bei Facebook. Vielen Dank.